Nach France Gall mit ihrem bossa-ähnlichen Les Yeux Bleus, eben ein klassischer Bossa Nova. Dazu noch ein ganz bekannter, How Insensitive, geschrieben vom größten Bossa-Künstler schlechthin, Antonio Carlos Jobim. Zu Ehren des 1994 verstorbenen Brasilianers hat ein kleines französisches Plattenlabel vor einigen Jahren einen Tributsampler herausgebracht. Lauter Jobim-Lieder von zumeist französischen Interpreten, Gruppen, Sängern. Darunter auch Galou, eine Gruppe aus Rennes, wie vorhin aus der ersten Stunde Niagara, oder auch der Sänger Etienne Dao. Die Sängerin von Galou, Catherine Navarro, wird wahrscheinlich nie den Preis für die beste Sängerin der Welt bekommen. Egal. Einen ganz ähnlichen Sampler hat dasselbe Label vor einem Jahr herausgebracht. Diesmal ging es um Lieder von Michel Polnareff, einem der größten Popstars in Frankreich der 60er Jahre. Eins seiner Lieder, Sous quel étoile suis-je né? Unter welchem Stern bin ich wohl geboren, dass ich so schlecht Französisch kann? Hier in der Version einer gewissen Daphne Caille.